Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Am Mikrofon ist Stefanie Hoster, die Redakteurin der heutigen Sendung. Guten Abend. Hörspiele sind Dokumente, ästhetisch und historisch. Sie halten auch politische Momente unserer Geschichte bisweilen markant fest. Hörspiele lagern zu Tausenden in den Speichern der Funkhäuser. In guten Zeiten brachten die westdeutschen Sender in Deutschland 600 neue Produktionen pro Jahr ins Radio. Seit 1949 wurden sie in der Bundesrepublik regelmäßig produziert und gesendet von den Landesrundfunkanstalten und dem RIAS Berlin. Der Rundfunk der DDR hatte ebenfalls eine rege Hörspielproduktion. In den 60er Jahren kam im Westen noch der Deutschlandfunk hinzu und später, nach 1989, änderte sich die Rundfunklandschaft noch einmal. Der Mitteldeutsche Rundfunk und der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg wurden gegründet und schließlich im Jahr 1994 das Deutschlandradio. Unser Radio sitzt an zwei Standorten, mit dem Deutschlandfunk in Köln und schließlich in Berlin, wo zwei Hörspielabteilungen mit ost- und westdeutscher Geschichte im Funkhaus zusammenkamen. Heute heißt das Programm, das Sie jetzt gerade hören, Deutschlandfunk Kultur. Angesichts der wechselvollen und vor allem reichen Hörspielgeschichte vergessen wir Hörspieldramaturginnen manchmal, dass Stücke, die für uns ganz selbstverständlich zum Repertoire gehören, für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, durchaus neu sein können und unbekannt. Es lohnt sich, solche markanten Hörspiele, die in jedem Jahrzehnt neu gehört werden können, wieder ins Programm zu nehmen. 1969, also vor 50 Jahren, erhielten die Wiener Autoren Friederike Mayröcker und Ernst Jandl den Hörspielpreis der Kriegsblinden für Fünf Mann Menschen. Ein Meilenstein der Hörspielgeschichte, eine poetische Gemeinschaftsarbeit, eine Pionierproduktion für die eben erfundene Stereophonie und ein eindringliches Zeugnis der Geschichte des 20. Jahrhunderts zugleich. Das Hörspiel entstand im Jahr 1968. Da lag der Zweite Weltkrieg 23 Jahre zurück. Ein ganz besonderer militaristischer Ton klang in den 60er Jahren durchaus noch nach. Und die Prügelstrafe in Schulen und Internaten wurde erst Anfang der 70er Jahre in Westdeutschland verboten. Es war eine diskussionsfreudige, eine freche Zeit, wo die Söhne und die Töchter den Eltern und Großeltern der Kriegsgeneration provokative Fragen nach ihrer Schuld im Nationalsozialismus stellten und nach ihrer Haltung zum Krieg. All dies birgt das Hörspiel von Jandl Mayröcker. Es dauert nur knappe 15 Minuten. Weil ich Ihnen aber zeigen will, wie sehr der frische akustische Wind, der durch dieses Stereo-Hörspiel wehte, Enthusiasmus und Aufbruchsstimmung bei unseren Kollegen auslöste, spiele ich Ihnen jetzt eine Sendung von damals, 1969, vor. Sie ist, dem Ton der Zeit gemäß, auch eine kleine Lektion. Sie enthält zwei Gedichte und zweimal dasselbe Hörspiel. Alles erläutert von Hans-Jörg Schmidt-Henner, dem Avantgardisten der Radiokunst, der Literatur seiner Zeit. Das Stereo-Hörspiel Fünf-Mann-Menschen von Ernst Jandl und Friederike Mayröcker ist der erste Versuch dieser Autoren, die Methoden der experimentellen Literatur im Hörspiel anzuwenden. Mehr über diesen Versuch sagt Ihnen Hans-Jörg Schmidt-Henner in dem Kommentar, der auf die Sendung folgt. Damit Sie Ihre eigenen Eindrücke überprüfen können, wiederholen wir gleich anschließend das nur 14 Minuten lange Hörspiel. Fünf Mann Menschen von Ernst Jandl und Friederike Mayröcker. Solange es Kinder gibt, wird es Kinder geben. Aha, aha, aha, aha, aha. Der Vater prüft den langen Bart. Die Kinder sind heute gut in Fahrt. Du bekommst einen Janker. Ich will auch einen Janker. Papa, was ist das ein Janker? Ein Rock stramm, so wie die Soldaten. Mir auch einen. Ich will auch wie ein Soldat sein. Schießen. Nun seid doch schon. Essen. In die Schule sollst du gehen oder an der Ecke stehen. Au! Ich war's nicht, Herr Lehrer. Au! Ich war's nicht, Herr Lehrer. Au! Ich war's nicht, Herr Lehrer. Au! Ich war's nicht, Herr Lehrer. Der Junge wird zum Mann. Filme regen an. Der Mann, der euch nicht schuf, rät euch zum Beruf. Ja, oh ja. Will natürlich ein jeder gern, aber die Wirtschaft braucht. Und ihr soll dabei verbrauchte Bergleute verbrauchen, verbrauchte Zahnärzte liefern, verbrauchte Platzanweiser verbrauchen, werden verbrauchte Dachdecker verbrauchte Dächer mit verbrauchten Weidmännern decken. Nur noch die Wirtschaft sagt, wer, wo, wann wirklich gebraucht wird. Und wie lange obendrein ist besonders wichtig, denn wir wollen ja nicht in 10 Jahren ein Heer von arbeitslosen Keramikern haben, eine Armee von Millionen arbeitslosen Psalmisten, einen Heuschreckenschwarm von arbeitslosen Messern und Eintänzern und dann diese Millionen vielleicht umschulen müssen in eine Million Wartler und eine Million Tierbändiger und eine Million Heerumacher und Kajütenjungen. Das Glied, Sinne, in einem gewissen Sinne, sind wir nämlich das Glied, nämlich zwischen der Wirtschaft und denen, die Wirtschaft braucht, euch also, die Jungen, die nach uns, weißt denn, was willst? Rennfahrer. Meine Mutter hätte halt gern, wenn ich ein Priester werde, würde aber Ende ein Chemiker. Das gleiche wie mein Bruder, Flieger ist schon gestorben. Wenn nicht, weil ich nämlich immer schon ganz zeichnet habe, ein Grafiker. Was kann man denn heute schon werden? Ein Elektrotechniker halt. So ist recht. Wollen muss man können, damit man lernen kann, was man eigentlich will. Man muss, also will man auch, man kann nicht anders. Deshalb will man will einfach, weil man will. Wollen. Darauf kommt's an. Was hast du denn gelernt? Kann ein Lied singen. Alles neu macht der Mai. Ein Gedicht gelernt. Und Minz und Mons, die Katzen, die reiben ihre Tatzen. Pfeifen. Universitäten, Hochschulen, mein Gott, wie oft habe ich davor gekniet. Mir ist es nicht anders als euch ergangen und den meisten. Gerade noch aufs Gymnasium, ein Gedicht lernen, ein Lied, pfeifen. Und seht mich jetzt an, bin doch schließlich was geworden. Durch mich spricht die Wirtschaft, durch die Wirtschaft die Gesellschaft, durch die Gesellschaft das Volk, durch das Volk die Welt und sagen euch, was ihr werden werdet und werdet es wollen. Und davon verbraucht werden. Tapezierer, Sattler, Markthelfer, Kanalräumer, Korbflechter, Gefängniswärter, Parkwächter, Abortwart, Straßenreiniger, Bügler, Heizer, Skontist, Fußpfleger, Möbelträger, Pfandleiher, Schulwart, ich wäre halt gerne Pflasterer, Mann vom Müll, Peitschenbube, Schnapsbrenner, Köhler, Melker, Friseur, Krankenpfleger, ich wäre halt gerne ein Doktor geworden, Schuhputzer, Prügler, Schausteller, Messerwerfer, ich wäre halt gerne ein Croupier. Jaucher, Koch, Seifner, Schweißer, Schweizer, Polier, Artist, Schächter, Fotograf, Gärtner, ich wäre halt gern ein Astronaut geworden, Bergführer, Sargtischler, Nagelschmied, ich wäre halt gern so ein Automechaniker, so ein Automechaniker, Berufsberater. Wer nicht wehren will, muss fühlen. Schwarzbraun muss mein Madel sein, gerade so. Schwarzbaum ist die Haselnuss. Schwarzbaum bin auch ich, ja bin auch ich. Schwarzbaum muss mein Madel sein, gerade so wie ich. Scheiße. Wer wetzt, da muss ein Maul von. Gasmasken raus! Gasalarm! Ein Lied! Drei! Schwarzbaum ist die Haselnuss. Schwarzbaum bin auch ich, ja bin auch ich. Im Zug von hier nach dort verändert sich der Ort. Nein, nein, dorthin nicht. Wieso nicht? Ich hab so ein Gefühl. Quatsch. Er hat halt rausgeschaut. Stockfinster. Leuchtaugen. Quatsch. Alles in Ordnung, Leute? Jawohl, Herr Hauptmann. Krieg oder Frieden? Bei einem Wirte wundermild, da war ich jüngst zu Gaste. Butter! Bin schon da. Sie geben uns das Futter, wir Ihnen Milch und Butter. Verkehrt. Wir geben Milch und Butter, Sie geben uns das Futter. Noch was trinken? Butter! Ich und du, Müllers Kuh. Noch was trinken? Die beiden haben jeder einen Sohn bekommen, darum sind sie wie die kleinen Kinder. Zwillinge! Ja, die beiden haben heute jeder einen Sohn bekommen. Zwillinge! Sie geben Milch und Butter! Bitte? Ich ernenne sie hiermit zu meiner Mutter. Wer die Qual hat, hat Spital. Guten Morgen, Schwester. Liegen wir krank? Vielen Dank. Nennen Sie bitte eine Zahl. 37,5. 38,9. 37,8. 36,3. 38,7. Fieber. Fieber. Fieber. Fieberfrei und Fieber. 4:1. Unentschieden. Wer die Rechte nicht ehrt, ist die Linke nicht wert. Nun, diese kurze Zeit hätte ich auch stehen können. Aber wenn Sie durchaus wollen, setze ich mich eben hin. Bitte setzen Sie sich hin. Sie wissen, dass ich Ihr Richter bin. Ich wäre die kurze Zeit auch gern gestanden. So aber will ich Sie sitzend verbringen. Bitte setzen Sie sich hin. Sie wissen, dass ich Ihr Richter bin. Stehen hätte mir nichts ausgemacht. Sitzen macht mir auch nichts aus. Bitte setzen Sie sich hin. Sie wissen, dass ich Ihr Richter bin. Wie ich gestanden bin, so will ich auch sitzen. Was kommt Ihnen in den Sinn? Sie wissen, dass ich Ihr Richter bin. Die Knie haben mir gezittert, so bin ich auf den Sitz geschlittert. Angeklagte 1 bis 5, auf! Schuldig. Schuldig. Schuldig. Schuldig. Schuldig. Verurteile ich euch wegen der Schandtaten, die ihr begangen hattet und begangen haben könntet, ihr begangen haben werdet, begangen haben werden könntet, begangen haben werden können hättet, zum... Bumm. Vor dem Auferstehen noch ein wenig gehen. Was gehst denn herum? Es geht mir nicht aus dem Kopf. Mir auch nicht. Was geht's denn herum? Es geht uns nicht aus dem Kopf. Mir auch nicht. Was geht's denn herum? Es geht uns nicht aus dem Kopf. Mir auch nicht. Was geht's denn herum? Es geht einem nicht aus dem Kopf. Mir auch nicht. Gut gebrüllt, Löwe. So, so, so. Ab der Lok! Halt! So. Gewehr! Legt an! So, so. Feuer! Bei einem Wirte wundermild, da war ich jüngst zu Gaste. Der Linke hat gewackelt. Meiner fiel als erster hin. Meiner hat so lang gekniet. Der Rechts hat reingeschaut, als ob ihm wer was klaut. Wir sind doch die richtigen Nussknacker. Kellnerin, noch was trinken? Solange es Kinder gibt, wird es Kinder geben. Aha, aha, aha, aha, aha. Das war das Stereo-Hörspiel Fünf Mann Menschen von Ernst Jandl und Friederike Mayröcker. Hören Sie jetzt den Kommentar von Hans-Jörg Schmidhenner. Meine Hörerinnen und Hörer, Ernst Jandl, geboren 1925, und Friederike Mayröcker, geboren 1924, aus deren Teamwork das Hörspiel Fünf Mann Menschen hervorging, leben beide in Wien. Sie gehören zu den Vertretern der sogenannten experimentellen Literatur. Ich habe bewusst das Wort Teamwork gewählt, denn es entspricht als Arbeitsmethode dem Begriff des Experiments, der heute im Zusammenhang mit allen Künsten verwendet wird. Als vor wenigen Tagen das erste Hörspiel Peter Handkes urgesendet wurde, der am nachdrücklichsten die breite Öffentlichkeit mit den neuen Tendenzen der Literatur bekannt gemacht hat, begann der Referent einer Zeitung seine Kritik mit folgenden zwei Sätzen. Es gilt, wieder Radio zu hören. Punkt. Gilt es wieder, Radio zu hören? Fragezeichen. Ich antworte auf diese Frage mit einem entschiedenen Ja. Das Hörspiel, das in den 50er Jahren in Deutschland eine Blütezeit erlebt hatte, schien am Anfang der 60er Jahre in seiner Existenz bedroht. Die ästhetische und publizistische Krise wurde allgemein mit der Konkurrenz des attraktiveren, weil optischen Fernsehspiels erklärt. In Wahrheit lag die Krise tiefer. Das Hörspiel stand in Gefahr, den Anschluss an die progressiven literarischen Tendenzen der Zeit zu verlieren. Michel Butors Fluglinien, Peter Handkes Hörspiel, Nathalie Sarrauts Schweigen, Paul Pörtners Schallspiele und andere Werke, die in den letzten 2-3 Jahren entstanden bzw. im Entstehen begriffen sind, wie die von Max Bense, Franz Mohn und Gerhard Rühm, beweisen, dass das Hörspiel nun diesen Anschluss gefunden hat und damit wieder lebendig und zukunftsträchtig geworden ist. Ja, mehr noch. Es stellt sich die überraschende Frage, ob sich das Hörspiel nicht erst jetzt zu seiner eigensten Möglichkeit, zu einer mit nichts anderem zu vergleichenden selbstständigen Kunstart entwickeln wird. Zu einer Kunstform, die zwischen den alten Gattungsbegriffen der Literatur und der Musik als völlig neue Erscheinung angesiedelt sein wird. Was heißt das? Im Wort Hörspiel spricht sich seine Herkunft vom Schauspiel aus. Wer die Hörspielgeschichte kennt, weiß, dass das Hörspiel aus Übertragungsversuchen von Bühnenschauspielen entstanden ist, dass es sich nur langsam zu einem selbstständigen, rein akustischen Wortkunstwerk mit eigenem Sprachduktus und eigener Dramaturgie entwickelt hat. Obwohl von der Literaturwissenschaft als neue Kategorie der Literatur anerkannt, blieb das Vorbild des Bühnenspiels, in dem Schauspieler innerhalb einer sich entwickelnden und am Ende lösenden Handlung Rollen spielen, mit denen sich die Zuschauer identifizieren sollen, dem Hörspiel als Grundmuster unterlegt. So folgte das Hörspiel auch innerhalb seines akustischen Rahmens allen wesentlichen Wandlungen der Dramaturgie und Thematik des abendländischen Theaterstücks während der 50er Jahre. Nicht zuletzt, weil eine beachtliche Zahl von Dramatikern, die den Bühnenstil jener Epoche prägten, auch Hörspiele schrieben. Beckett, Dürrenmatt, Frisch, Ionesco, Pinter, um nur ein paar Namen zu nennen. In den letzten Jahren hat sich nun in allen Künsten seit Jahrzehnten vorbereitet, eine tiefgreifende Revolution, ein radikaler Umsturz vollzogen, der die bis dahin gültige Definition des Begriffes Kunst aus den Angeln hebt. Der alte Streit, ob Kunst etwas aussagen soll oder ob Kunst etwas machen soll, scheint für die Vertreter der experimentellen Künste entschieden. Für sie gilt nicht mehr das Ziel, Welt nachzuschaffen, Welt darzustellen, den Sinn der Welt zu beschwören, sondern Welt, ästhetische Welt zu erschaffen. Zum Beispiel Farben, die mit Farben spielen und die an nichts Gegenständliches, auch nicht abstrahierend, erinnern wollen. Oder Formen, die losgelöst von allen realen Objekten, ohne jede Bedeutung, nichts als Form, nichts als ästhetisches Spiel mit Form sein wollen. Und so weiter. Die Revolution, die sich in sämtlichen Kategorien der Kunst vollzieht, hat auch die Literatur ergriffen. Und nur vor dem Hintergrund dieser Ereignisse kann das Hörspiel Fünf Mann Menschen richtig verstanden und gewürdigt werden. In der Literatur ging die Revolution von der Behauptung aus, dass die Sprache unfähig geworden sei, unsere durch Wissenschaft und Philosophie immer differenzierter und undurchschaubarer gewordene Welt mit Sprache darzustellen. Werner Heisenberg erklärte in seinem Vortrag Wissenschaft und Sprache, dass unser Wortschatz und unser grammatikalisches Schema Subjekt, Objekt, Prädikat, das in der vorkopernikanischen Zeit entstanden ist, als sich der Mensch im Mittelpunkt der Welt glaubte, nicht mehr ausreiche, um unser heutiges Weltbild auszusprechen. Nur noch mathematische Formeln seien fähig, die letzten Erkenntnisse zu erfassen und zu formulieren. Seit dieser Bankrotterklärung der Sprache begann man, die bis dahin gültige Art der Literatur als historisch und nicht mehr aktuell zu erklären, und das dichterische Material, Wörter, Silben, Laute, ebenso autonom nach rein künstlerischen Gesichtspunkten zu behandeln, wie dies mit den Tönen in der Musik seit je üblich gewesen war. Um die Jahrhundertwende unternahm diese neue Literaturrichtung der experimentellen Poesie ihre ersten Versuche, die in unseren Tagen zu einem äußersten Extrem, zur konkreten Poesie geführt haben. Die konkrete Poesie geht davon aus, dass die Sprache als geschriebene Sprache optische Elemente, als gesprochene Sprache akustische Ton-Lautelemente und rhythmische Elemente enthält, die man, mehr oder weniger losgelöst von jeder Information oder semantischen Bedeutung, als Baumaterial für rein ästhetische, optische bzw. akustische Gebilde verwenden kann. Also, nicht mehr der Inhalt, sondern die Sprache selbst, der Sprachklang, der reine Sprachvorgang sollen zum Erlebnis werden. Sprache wird also zur Lautkomposition aus Elementen der Sprache, zur Hörsensation, die mehr der Musik als der Sprache im herkömmlichen Sinn verwandt ist. Hören Sie zwei Beispiele, zwei konkrete Gedichte von Ernst Jandl, von ihm selbst gesprochen. Sein Gedicht »Schützengraben« erfüllt eine Forderung der Konkretisten, dass das ideale, konkrete Gedicht im Grund nur aus einem einzigen Wort bestehen soll. Jandl gestaltet die Wirklichkeit, Schützengraben, Schützengrabengefecht, einzig und allein aus dem Wort Schützengraben. In dem ganzen reichen Material, mit dem er gestaltet, kommt kein Wort, keine Silbe, kein Geräusch und kein Ton vor, der nicht aus Silben, Konsonanten und Vokalen gebildet werden, die im Wort Schützengraben enthalten sind. Hören Sie. Schützengrum, Schützengrum, d-d-d-d-d-d-d-d-grum, d-d-d-d-d-schützengrum, zengrum, zengrum, grum, schützen, schützen, d-d-d-d-d-d-d-d-d-schützengrum, schützengrum, grrt, grrt, grrt, schtt, schtt, d-d-d-d-d-d-d-d-d-d, schützengrum, zengrum, d-d-d-d-d-d-d-d-d-d, schtt, schtt, schtt, schtt, schtt, grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr unabhängig von jeder inhaltlichen Informationsaufgabe zur rein ästhetischen Information dient, hören Sie nun Jandls Chanson, das in seiner zweiten Hälfte zu einem Sprachklanggebilde, zu einem Klanggedicht ohne Wort und Satzsinn wird. Hören Sie. Chanson. L'amour, die Tür, der Chair, der Bauch. Der Chair, die Tür, l'amour, der Bauch. Der Bauch, die Tür, der Chair, l'amour. L'amour, die Tür, der Chair. Le Tür, d'amour, der Chair, der Bauch. Le Chair, der Tür, die Bauch, d'amour. Le Bauch, d'amour, die Chair, der Tür. L'amour, die Tür, der Chair. Am Lur, die Tür, che der, per Dauch. Die der, che Lauch, am Tür, per Dur. Che Dauch, am Tür, per Dür, die Leer. L'amour, die Tür, der Chair. Ich brauche nicht zu betonen, dass es für solch eine Kunst entscheidend ist, wie sensibel, intelligent, überraschend, witzig oder musikalisch mit dem Sprachmaterial umgegangen bzw. gespielt wird. Es ist kein Zufall, dass das Hörspiel in dem Augenblick, in dem es mit der experimentellen Poesie zusammentrifft und sich fähig fühlt, die angebotenen Möglichkeiten zu assimilieren, in eine neue Phase seiner Geschichte eintritt. Hörspiel ja. Aber nun nicht mehr mit der ausschließlichen Aufgabe, gespielte, vorgegebene Schicksalsabläufe suggestiv nach der Methode des Illusionstheaters zu Gehör zu bringen. Nun soll, nach der Ansicht der Puristen der neuen Bewegung, der Akzent des Wortes Hörspiel sich vom Hören auf das Spiel verschieben. Also nicht mehr Spiel, das gehört werden soll, sondern Spiel mit dem Hören, Spiel mit dem Hörbaren, Spiel mit allem nur denkbaren akustischen Material, mit Geräuschen ebenso wie mit Worten, Satzrudimenten und Sprachpartikeln. Kurz, mit allem, was ich vorwiegend als Bausteine für konkrete Poesie bezeichnet habe. Hörspiele, die mit der Technik des Rundfunks, mit Schnitt, Montage, Echo, Shatter-Effekt und so weiter, noch differenzierterer und variablerer Lautgebilde bauen können als alles, was konkrete Poesie bis dahin hervorgebracht hat. Von den rhythmischen und der Musik verwandten Möglichkeiten, die durch die dritte Dimension der Stereophonie dem Rundfunk hinzugefügt werden, ganz zu schweigen. Die neuen Hörspieltheoretiker wollen das alte Wort Hörspiel mit der für sie erledigten Aufgabe, Hörtheater zu sein, zum alten Plunder werfen und sie haben für die neuen Aufgaben auch schon ein neues Wort bereit, Schallspiel. Die beiden Gattungen Hörspiel und Schallspiel werden aber in Zukunft wohl nebeneinander bestehen wie Pol und Gegenpol. Das Hörspiel, das sich szenisch dialogisch entfaltet und zu aktuellen Zeitproblemen Stellung nimmt, wird in der Gunst des Publikums weiterhin unverändert seinen bevorzugten und notwendigen Platz behalten. Aber dieses Hörspiel wird ohne Zweifel aus den Entdeckungen und ästhetischen Eroberungen des Schallspiels künstlerisch und dramaturgisch Nutzen ziehen. Die Grenzen Hörspiel-Schallspiel werden nicht klar zu ziehen sein. Hörspiel und Schallspiel werden auf vielfältige Weise ineinander übergehen bzw. aufeinander einwirken. Das Hörspiel »Fünf Mann Menschen« mag als Beispiel dafür stehen. Obwohl es sich der verschiedenartigsten Verfahrensweisen der konkreten Poesie bedient, lässt sich eine Handlung deutlich ablesen. Die Entwicklung des Mannes von der Wiege bis zur Bahre, ein Heldenleben, wie es eine von Kriegs- und Männlichkeitsmythologie bestimmte Gesellschaft provoziert. Analog der Forderung, dass das ideale konkrete Gedicht nur aus einem einzigen Wort bestehen soll, haben Jandl Mayröcker die Gesamthandlung und die einzelnen Szenen ihres Hörspiels ebenso wie die Charaktere und Dialoge extrem verkürzt. Es handelt sich nur noch um Handlungsrudimente auf der äußersten Schwundstufe. Man könnte von einem akustischen Comicstrip sprechen. Aber gerade diese Arbeitsmethode der Verknappung, die die konkrete Poesie entwickelt hat, Friederike Mayröcker schrieb eine Reihe von 10-Sekunden-Spielen, entlarvt mehr als jede andere Sprachtechnik das Stereotype von Situationen und menschlichen Verhaltensweisen. Nicht zuletzt, weil durch diese Reduktion das Individuelle schwindet und das Allgemeingültige, das Typische, hervortritt. Auch die Verfünffachung des Mannes Mensch, von denen sich jeder Einzelne in mehreren Szenen unterschiedslos mit gleichlautenden Sätzen äußert, dient dieser Typisierung. Eine Vielzahl von weiteren Gestaltungsprinzipien der konkreten Poesie werden in Fünf-Mann-Menschen angewendet. So das Spiel mit der mehrmaligen Wiederholung ein und desselben Satzes. Zum Beispiel in der Schulszene: Ich war's nicht, Herr Lehrer, rhythmisch gemischt mit den Geräuschen der Ohrfeige, welches die Demoralisation durch Züchtigung ebenso prägnant wiedergibt wie die vierfache Wiederholung des Gefängnisdialogs, die ausweglose Unruhe der zum Tod Verurteilten stärker zeichnet, als es noch so viele Worte mehr vermöchten. In der Filmszene zeigt sich das Vergnügen der konkreten Poesie am Austauschspiel mit einzelnen Buchstaben, die je nachdem, wie sie aufeinander folgen, zusammen mit den sich anbietenden Lautergänzungen Klangmuster ergeben. K.O. O.K. Koks. Okay. K.O. Schließlich möchte ich noch auf die in diesem Spiel immer wieder praktizierte Möglichkeit hinweisen, mit dem Klangkörper von Worten zu spielen, indem man zum Beispiel Verben in ihren verschiedenen Zeitformen, die ja Lautverschiebungen bedingen, durchexerziert. Oder indem man miteinander in Beziehung stehende Worte in immer neue Positionen zueinander rückt, wie das zum Beispiel am optimistischen Fachjargon der Berufsberatungsszene geübt wird. Wollen muss man können, damit man lernen kann, was man eigentlich will. Man muss, also will man auch. Man kann nichts anderes, deshalb will man. Man will einfach, weil man will. Mein Ziel war es, mit diesen wenigen Hinweisen über die Handlung hinaus das Verständnis für die literarische Herkunft und Machart dieses Spiels zu wecken. Das Verständnis für die künstlerische Raffinesse dieses oft simpel erscheinenden Textes, der bei aller Lust an Laut- und Sprachformen eine bitterböse Satire ist. Ein Spiel, das uns angeht, weil in ihm jedermanns Sache abgehandelt wird. Bitte hören Sie nun noch einmal Ernst Jandls und Friederike Mayröckers Mini-Hörspiel »Fünf Mann Menschen«. Solange es Kinder gibt, wird es Kinder geben. Ein Sohn, ein schöner Sohn. Aha, aha, aha, aha, aha. Der Vater prüft den langen Bart, die Kinder sind heute gut in Fahrt. Du bekommst einen Janker. Ich will auch einen Janker. Papa, was ist das, ein Janker? Ein Rock stramm, so wie die Soldaten. Mir auch einen. Ich will auch wie ein Soldat sein. Schießen. Nun seid doch schon. Essen. In die Schule sollst du gehen oder an der Ecke stehen. Oh, ich war's nicht, der Lehrer. Oh. Ich war's nicht, Herr Lehrer. Au! Ich war's nicht, Herr Lehrer. Au! Ich war's nicht, Herr Lehrer. Der Junge wird zum Mann. Filme regen an. Thanks.

So. So. So. Ab der Lok! Halt! So. Gewehr! Legt an! So. So. Feuer! Bei einem Wirte wundermild, da war ich jüngst zu Gaste. Der Linke hat gewackelt. Meiner fiel als erster hin. Meiner hat so lang gekniet. Der Rechts hat reingeschaut, als ob ihm wer was klaut. Wir sind doch die richtigen Nussknacker. Kellnerin, noch was trinken? Solange es Kinder gibt, wird es Kinder geben. Das Hörspielstudio brachte Fünf Mann Menschen von Ernst Jandl und Friederike Mayröcker. Die Stimmen Renate E. Bauer, Christine Davis, Dinah Hinz, Ute Remus, Isabel Stumpf, Ellen Xenakis, Friedrich von Bülow, Günther Neuze, Gerhard Remus, Heiner Schmidt, Jürgen Schmidt, Hans Timmerding, Jan Fadri Tönduri und Helmut Wüstmann. Ton und Technik Hans Wurm und Liane Meiser. Regieassistenz Hartmut Kirste. Regie Peter Michel Ladiges. Das Hörspiel Fünf Mann Menschen stand am Ende einer Sendung von Hans-Jörg Schmidt-Henner, der in den späten 60er Jahren Dramaturg beim Bayerischen Rundfunk war. Er hatte Mayröcker und Jandl angeregt, dieses Hörspiel zu schreiben, was sie ja dann auch taten. Aber die Radikalität in Form und Inhalt ließ sich beim Bayerischen Rundfunk nicht durchsetzen. Schmidt-Henner scheiterte an zwei Vorgesetzten. Schließlich hat das Hörspiel der Südwestfunk Baden-Baden produziert, deshalb hört man ab und an auch badische Dialekteinsprengsel. Seine akustische Form verdankt das Stück auch dem Regisseur Peter Michel Ladiges, der ein Hamburger war. Ich hoffe, Sie können am heutigen Tag so viel Stoff aus alten Zeiten vertragen. Ich präsentiere Ihnen nämlich jetzt noch ein weiteres Radiodokument, das Sie diesmal allerdings nicht zweimal hören werden. Es handelt sich um das Hörspiel »Die Humanisten« von Ernst Jandl, das knapp 10 Jahre nach »Fünf Mann Menschen« entstand, 1977. Der Autor und Hörspielmacher Hermann Bohlen hat es sich für dieses Programm am heutigen Tag gewünscht. Und so ist es auch nur folgerichtig, dass er anschließend seinen Kommentar dazu abgibt. Ahnen fangen, Ahnen fangen. Ich hier sein, damit sein ein Stücken. Ich auch hier sein, damit sein ein Stücken. Ich hier sein, damit sein ein Frauen in Stücken. Damit sein ein Stücken. Du hören haben Frauen sagen, wo seien kein Frauen, da seien kein Stücken. Ich nicht sagen haben, wo seien kein Frauen, da seien kein Stücken. Du nicht sagen haben, du implizieren. Du jetzt gehen, du jetzt gehen, du und du jetzt gehen. Ich bleiben, dann du kommen, dann du kommen. Ich hier sein, wo sein. Ich, ich sein, wer sein. Ich jetzt sein, wann sein. Ich jetzt hier sein. Ich sein mein Sprach, mein Deutsch Sprach. Mein schön Deutsch sprach. Du wundern mein schön Deutsch sprach? Sein sprach von Goethen, Grillparzern, Stiftern. Sein sprach von Nabeln, küss die Handke. Nicht sprach von Häuselwand. Sein sprach von Bühnen, sein Bühnendeutschen. Sein von Burgentheatern. Nicht sprach von Häuselwand. Mein Sprach sein ein Loben. Immer wenn sprechen, ich lobenden sprach. Mein Sprach sein ein Loben. Du sein gut sprechen, du haben Denkenkraft, du Wortengewalt. Ich sein ein Professor. Was du sein? Ich sein ein Künstler. Was du sein? Ich sein ein Universitätenprofessor. Was du sein? Ich sein ein Großkünstler. Was du sein? Ich sein ein Universitätenprofessor von Geschichten. Was du sein? Ich sein ein großdeutschen und international Künstler. Was du sein? Ich sein ein Universitätenprofessor, Kapazität von den Geschichten. Was du sein? Ich sein ein großdeutschen und international Nobelpreisenkünstler. Was du sein? Ich sein ein Nobelpreisen, Universitätenprofessor, Kapazität von den deutschen Geschichten. Ich sein ein Nobelpreisen. Ich auch sein ein Nobelpreisen. Ich und du sein ein Nobelpreisen. Herren Kollegen. Herren Kollegen. Ich und du sein ein Nobelpreisen. Ich und du sein ein Herren Kollegen. Ich dir zitieren einen Spruchen. Ich sein Historiken. Seinen Historiken Spruchen. Ich dir zitieren einen Spruchen. Der Kurten sein Furten, die missen Geburten, jetzt es gehen uns Gurten. Du hören? Der Kurten sein Furten, die missen Geburten, jetzt es gehen uns Gurten. Das seien ein Nazispruchen. Ja, das seien ein Nazenspruchen. Der Kurten sein Furten, die missen Geburten, jetzt es gehen uns Gurten. Das seien Nazenspruchen gewesen. Seien es gewesen gegen Kurten Schuschniken. Du noch erinnern? Dollenfußen, Engelberten, Dollenfußen. Ich dir zitieren einen Gedichten. Ich sein Sprachenkünstler, Sprachenkünstler. Ich dir zitieren einen Goethen. In Walden ich gehen, so führen mich hinnen, und nichtsen zu suchen, das sein mein Sinnen. In Walden ich sehen ein Blumen stehen, wie Sternen leuchten, wie Augen schön. Ich wollen den Blumen brechen sein, sprechen den Blumen nein, nein, nein. In Walden ich gehen, so führen mich hinnen, und nichtsen zu suchen, das sein mein Sinnen. Sein ein Goethenspruchen, Goethengedichten, das sein ein Sprach. Den deutschen Sprach. Du lieben den deutschen Sprach? Den deutschen Sprach mir heilig sein. Ich sehr lieben den deutschen Sprach, sehr lieben. Den deutschen Sprach mir heilig sein, sein mein Muttersprach. Sein mein und dein Muttersprach. Muttersprach, heilig sein, mir heilig sein. Mir und dir heilig sein, Muttersprach, deutschen Muttersprach. Österreich, mein Vaterland sein. Deutsch, mein Muttersprach sein. Du und ich, Österreich, dein und mein Vaterland sein. Deutsch, du und ich, dein und mein Muttersprach sein. Ich dich verstehen, ich gut dich verstehen. Du und ich, dich und mich gut verstehen. Du und ich, dich und mich gut sich verstehen. Du und ich, dich und mich gut sich verstehen. Gut sich verstehen, sich verstehen. Du kommen handeln schütteln, ich kommen handeln schütteln, ich kommen mich handeln schütteln, ich dich kommen handeln schütteln, ich dich kommen handeln schütteln, du, ich dich kommen handeln schütteln einen Kunst sein, handeln schütteln einen Wissenschaft sein, du sein ein Professor, Nobelpreisen. Du sein ein Künstler, Nobelpreisen-Künstler. Nobelpreisen-Professor, Handeln schütteln, einen Kunst sein. Einen Kunst sein. Kunst sein. In Kunst viel nicht gut sein. Heut in Kunst viel nicht gut sein. Deutschsprach sein Kunst, sein ein Kunstsprach. Vaterland sein Kunst, Deutschsprach und Österreich Vaterland sein Kunst. Österreich sein ein Kunstland. Vater Kunstland. Kunstvaterland. Salzenburger Fetzenspiele. Burgentheatern. Opern. Schuber und Brahms. Trammenmusik. Österreich sein ein Kunstland. Donau zu blau, zu blau, zu blau. Sein ein Kunstvaterland. Viel Kunst heut nicht gut sein. Viel Kunst heut nicht viel gut sein. Sein viel Schmutzen. Kunst schmutzen. Sein viel, viel Schmutzen. Viel, viel Kunst schmutzen. Sein ich Kunst schützen. Du sein und ich sein Kunst schützen. Deutschsprach schützen. Österreich, Vaterland schützen. Schützen. Sein viel, viel Nicht-Kunstler. Sein Kunst schmutzen. Sein Schmutzen. Schmutzen, Finken. Schmutzenbacher. Pfuigack. Sein dies ein Dialogen? Sein Nicht-Logen. Sein Wahrheit. Sein Wahr. Wie deutschen Witzelnschaft. Deutschen Kunstlenschaft sein Wahr. Ebenfalls sein ganz Wahr. Deutschen Kunstlenschaft. Ha! Sein du verbogen? Ich nicht verbogen. Ich sein Hundi. Hundi Baumau. Du sein Hundi? Ich Schäferhundi. Ich sein Schäferhundi. Spitzohren. Spitz. Hundi Baumau. Du nicht sollen Hundi sein. Ich dich befreien. Ich Hundi. Handlung vorantreiben. Hundli werden, Hundli werden, ich Hundli sein, Schäferhundli, wau wau. Du nicht sollen Hundi sein, du nicht Hundi sein, ich dich befreien. Ich, Handlung vorantreiben, ich dich befreien. Du nicht mehr sein Hundli. Ich, frei sein, Mensch sein, Humaniste, Humaniste. Ich glauben sehen kommen einen Frauen. Wo du glauben sehen kommen einen Frauen? Ich zeigen, du schauen. Ich sehen. Du sehen was? Ich sehen kommen einen Frauen. Was noch du sehen? Ich glauben sehen dicken Bauchen. Du glauben sehen, was ich glauben sehen. Ich und du glauben sehen Frauen dicken Bauchen. Der sein kommen immer mehr her. Jetzt er sein stehen bleiben. Jetzt er sein Handhalten vor Bauchen. Jetzt er uns sehen haben. Jetzt er aufmachen sein Mund. Jetzt er weit aufmachen sein Mund. Ich ihn hören wollen. Jetzt ich hören. Ein Künstler, ein Krieger. Du hören? Ein Künstler, ein Krieger. Du haben verstehen? Ich haben verstehen. Ein Künstler, ein Krieger. Jetzt er näher kommen. Jetzt er kommen. Ein Künstler, ein Krieger. Du nicht sollen stehen bleiben. Du sollen weitergehen. Ein Künstler, ein Krieger. Du sollen weitergehen. Du hören? Du nicht sollen stehen bleiben. Hier Platz für Witzelnschaft. Platz für Kunstenschaft. Nicht Platz für Schwankelschaft. Du sollen weitergehen. Ein Künstler, ein Krieger. Ich soll ein Fritzchen lesen. Fritzchen lesen. Du mir einen Fritzchen lesen. Helfen, helfen, du mir einen Fritzchen lösen. Du nicht sagen Fritzchen lösen, du sagen abtreiben, abtreiben. Fritzchen lösen. Du nicht sollen abtreiben deinen Leiben Frucht. Fritzchen lösen. Abtreiben sein, töten. Mörderin, Mörderin. Leben schanden. Du nicht sollen sagen, Beitel und Futz sich gut vertragen. Dann du nicht brauchen Fritzen lösen. Nicht brauchen Mörderen Leibenfrucht. Du nicht sollen Kritzen auf Häuselwand. Beitel und Futz sich gut vertragen. Nicht gut vertragen. Sich nicht gut vertragen. Nicht vertragen. Fritzen lösen. Einen Fritzen lösen. Fritzen lösen. Lieben Vaterland, lieben Vaterland, du sein verraten. Solchen Menschen. Du sein verraten. Sein keinen Menschen, sein ein Pornon, sein einen Sechsen. Sein Terroriste, Terroriste. Sollen sein Stricken vor solchen. Sollen sein Totenstraf. Galligen. Du sein in Kirchen? Ich sein in Kirchen. Ich sein mitten in Kirchen. Ich immer sein mitten in Kirchen. Du und ich immer sein mitten in Kirchen. Mutter haben sagen, Mutter sein schwarz bis in Knochen. Ich haben sagen, ich sein schwarz bis in Knochen. Ich sagen, ich sein schwarz bis in Knochen. Du und ich sein schwarz bis in Knochen. Vornen bis hinten. Ich lesen Kirchenblatt vornen bis hinten. Ich schreiben Kirchenblatt vornen bis hinten. Ich herausgeben Kirchenblatt. Ich Kirchenblatt gründen. Ich spenden meinen ganzen Vermögen an Kirchenblatt. Du sein Parteien? Ich sein Parteien. Meinen Parteien müssen sein deinen Parteien. Müssen sein einen Parteien von Kirchen. Religionen sein vielen. Vielen zu viele. Kirchen sein einen. Einen einzigen Kirchen. Ich sein ein Felsen. Darauf ich ihn wollen bauen. Leider Gottes, ich denken an Atheisten. Um Gottes Willen, du nicht sollen denken an Atheisten. Du denken an Puff. Ich immer denken an Puff. Er dir stehen? Ich immer denken er mir stehen, wenn denken an Puff. Ich immer denken an Puff. Ich auch immer denken an Puff. Puff denken, sein gut denken, sein scharf denken. Scharf denken, sein Kunst, sein ein Kulturen. Deutschen Sprach, sein ein Kulturensprach, sein ein Alt-Alt-Kulturensprach. Deutschen Literaturen, sein ein Kulturenliteraturen, ein ganz groß Kulturenliteraturen. Modenliteraturen, nicht sein Kulturenliteraturen. Modenliteraturen, sein Kulturen, Schanden. Modenliteraturen, sein Kulturen, Schanden. Vielen von. Was vielen von? Was du meinen, vielen von? Vielen von Modenliteraturen, sein Kulturen, Schanden. Vielen von. Du nicht sagen sollen, vielen von. Allen von. Allen von Modenliteraturen sein Kulturen Schanden. Allen von. Du mich überzeugen. Du mich überzeugen haben. Allen von Modenliteraturen sein Kulturen Schanden. Du sein ein gut überzeugen. Ich sein ein Rhetoriken. Ich Rhetoriken studieren haben. Rhetoriken. Ich sein Rhetoriken. Ich jetzt Nazen putzen, Nazen putzen. Das denn? Tatzentuch, den Tatzentuch Nazen putzen, in den Tatzentuch. Rot sehen, rot sehen, ich rot sehen, du rot sehen. Ich rot sehen, Blut sehen. Blut von Nazen kommen. Blut komm von Nazen kommen. Nazen von Stirn kommen. Stirn von Schädel kommen. Schädel von Halsen kommen. Halsen von Rumpfen kommen. Rumpfen von Beinen kommen. Beinen von Fußen kommen. Fußen von Boden kommen. Boden von Erden kommen. Erden von Kosmos kommen. Kosmos von Kosmos von kommen. Du sein in Engen getrieben. Ich sehn, du sein in Engen getrieben. Kosmos, du sagen, Kosmos kommen von. Du sein in Engen getrieben, sein in Sackengassen. Du sein in Sackengassen. Ich nicht sein in Sackengassen. Nicht sein in Engen getrieben. Du sein in Sackengassen. Ich wissen, du sein in Sackengassen. Du nicht kommen heraus von Sackengassen. Sein du in Sackengassen. Ich nicht sein in Sackengassen. Ich sein in Kosmos. Kosmos kommen von Witzelnschaffen. Kosmos kommen von Witzelnschaffen. Sein ein Erkenntnissen von Witzelnschaffen. Sein ein Geistenprodukten. Kosmos sein kein Materien. Sein ein Geistenprodukten von Witzelnschaffen. Ich sein Witzelnschaffen. Sein Witzelnschaffen. Nobelpreisen. Ich Nobelpreisen Witzelnschaffen. Du sein Nobelpreisen von Witzelnschaffen. Du sein. Ich sein Nobelpreisen von Künstler. Nobelpreisen von Künstler sein viel mehr hoch. Nobelpreisen von Künstler sein weit, weit hoch. Tief sein Nobelpreisen von Witzelnschaffen. Ich nicht Witzelnschaffen. Witzelnschaffen sein Handwerken, Handwerken. Kunsteln sein Geistwerken, Geistwerken. Sein du einen tollen Patschen? Ich nicht sein einen tollen Patschen. Wollen du haben einen Fußentritten? Ich nicht haben wollen einen Fußentritten. Da, da, du haben einen Fußentritten. Ich dir geben haben einen Fußentritten. Du mir geben einen Fußentritten? Ich dir geben einen Kopfenstücken. Da, ich dir geben einen Kopfenstücken. Du mir geben einen Fußentritten? Ich dir geben einen Kopfenstücken. Da, ich dir geben einen Kopfenstücken. Da, da. Du sein sollen einen Künstler? Du sein sollen einen Künstler? Ich dich hören einen Kaudernwelschen. Du sein ein Künstler? Du einen Kaudernwelschen? Kaudernwelschen keinen Künstler. Du sein keinen Künstler. Ich sein keinen Künstler? Du spüren Erdenbeben? Spüren du? Ich nicht spüren Erdenbeben. Hier nicht Erdenbeben. Keinen Erdenbeben. Du sein Phantaste. Du sein Kaudernwelschen. Kaudernwelschen. Du nicht spüren Erdenbeben? Ich spüren Erdenbeben. Ich sein Künstler. Künstler sein Seismographe. Seismographe. Ich spüren Erdenbeben, ich sein Seismographe, Künstler, Nobelpreisen Seismographe. Du sein Tollenpatschen, Tollenpatschen. Du sein Kauderwelschen, Kauderwelschen Tollenpatschen. Einen Kauderwelschen Tollenpatschen du sein. Du nicht wissen, was reden. Du nicht wissen, was ich sein. Du keinen Wissen haben. Keinen Wissen. Du sein Witzeln schaffen? Oh, du nicht sein Witzeln schaffen. Du sein keinen Witzen. Keinen Witzen haben. Du sein Ignorante. Ignorante. Du sein großen Maulen. Großen Maulen. Sein zum Erbitteren. Zum Erbitteren. Zweien so, unsen Zweien, Zweien von liebenswürdigsten Volken, liebenswürdigsten Volken. Sein nicht mehr viele. Fußentritten, Kopfenstücken, Schmutzen beleidenen Wortenschatzen. Zweien so, so groß Intelligenzen. Seien nicht mehr viele. Seien Polyhistoriken, seien Nobelpreisen, seien zum Erbitteren, seien zum Bosen. Was denken sollen barbaren Volken? Amerikanen. Was denken sollen? Ich denken, es sein kein Hassen. Zwischen unsen es sein kein Hassen, sein vielen leichteren, ein versteckenen Lieben. Du denken, was ich denken, sein ein Angsten von Sentimentalitäten. Sein ein Angsten von Sagen, Bruderen. Ich fortjagen Angsten, ich sagen Bruderen. Ich auch fortjagen Angsten, ich auch sagen Bruderen. Ich sagen Bruderen. Bruderen! Du hören? Ich hören Schritten im Buschen. Und schon dort heranschleichen. Du sehen? Und schon dort heranschleichen. Du sehen? Und schon dort heranschleichen. Terroriste! Ein Terroriste! Österreichischen Terroriste wollen sprengen Burgentheatern, sprengen Opern. Wir den Hunden killen wollen. Wir den Hunden killen wollen. Vorwärts gehen, killen wollen. Den Terroriste, nieder den Terroriste. Killen wollen! Kommen! Kommen! Wirren seinen umzingeln! Umzingeln! Wir umzingeln sein! Du nicht Angst haben! Angst nicht haben! Wir sterben! Sollen, jetzen, sterben, wollen. Wir sterben, sollen, sterben, wollen. Terroriste, pfui kack, pfui kack. Terroriste, pfui kack. Hoch leben, Burgentheatern, Burgentheatern. Hoch leben, Operan, Operan. Du noch geben mir die Hand? Du noch geben mir die Hand? Für Gott und Vaterland. Schön Deutsch sprach ich sterben. Schön Deutsch sprach. Du leben. Ich sterben. Du leben. In unsterblichen Werken. Nicht eingraben, nicht eingraben, diesen Zweien aufhängen, Stadtmauern allen Sichtbaren machen, allen Sichtbaren machen. Aufhängen, diesen Zweien, deutschen Sprach besudelt haben, diesen Zweien, Österreich, Vaterland besudelt haben, diesen Zweien, aufhängen, Stadtmauern. Hermann Bohlen, Wie man Ahnen fängt. Über Ernst Jandls Hörspiel Die Humanisten. Es wird doch nicht alles immer schlechter. Zum Beispiel Die Humanisten. Ernst Jandls Hörspiel ist heute so gut wie vor 40 Jahren. Es ist erstmal sehr wunderlich, dann mitreißend, krass, schonungslos und schließlich echt kurz. Man versteht es schon beim ersten Mal und würde es dennoch gerne weitere 14 Mal pro Jahr hören, wenn Besuch da ist oder nicht erscheint. Es inspiriert, ermutigt, erhebt und begeistert. Kommt dabei aber mit ganz simplen Mitteln aus. 3 menschlichen Stimmen und einem MG. Es gibt keine 10 Hörspiele, die so anregend sind wie Die Humanisten. Nur 8. Und dabei war Die Humanisten ursprünglich gar kein Hörspiel, sondern ein Theaterstück. Anfang 1976. Jandl ist eingeladen, einen Einakter für den steirischen Herbst zu schreiben. Er nimmt an und verfasst zwischen dem 10. und 20. April das Manuskript. Am 29. April liefert er ab. Wie hat er das so schnell hingekriegt? Magie? Zauber? So ja? Ganz einfach. In seinem innersten, flüssigen Kern war das Stück weder Hörspiel noch Theaterstück, sondern Gedicht und schon lange fertig. Jahrzehntelange dichterische Versuche mit Kinder- oder Gastarbeitersprache sowie mit Dialekt, mit dem deformierten und zertrümmerten Deutsch österreichischer Färbung. Wie alle Avantgarde-Dichter, ob im Futurismus, Dadaismus, Lettrismus oder in der konkreten Poesie, folgte auch Jandl der Direktive, die Sprache, mit einer Formulierung von Oswald Wiener, wie einen Fetzen zu bearbeiten. Das kam nicht so gut an bei den Sprachschützern und Pflegern der 50er Jahre. Die deutsche Sprache, die war heilig. Dieser spezielle Umgang mit ihr wurde aber mit der Zeit so beliebt, dass er schließlich in die Königsdisziplinen unserer Zeit einging, in Comedy und Werbung. Wer sich heute die karlauernden Slogans der Werbung anhört, von 5 ist Trümpf bis wie kross ist das denn, der könnte glauben, die Texter wären alle bei Jandl in die Schule gegangen. Auch in Die Humanisten wird kein Karlauer, kein unreiner Reim und kein billiger Witz verschmäht. Verben kommen nur im Infinitiv vor. Artikel, Präpositionen, Um- und Zischlaute werden nach Möglichkeit wegrationalisiert, die Wortstellung brutal vereinfacht. An einprägsamen Formeln, angefangen mit Ahnenfangen für Anfangen, herrscht kein Mangel. Aber mit den Ahnen ist der Spaß im Grunde auch schon vorbei. Beziehungsweise Spaß und grausiger Ernst fallen hier beunruhigend zusammen. Denn die Ahnen, die von den Humanisten eingefangen werden, sind nicht bloß Goethe, Grillparzer, Stifter und der ihnen nachfolgende Küsti Handke, sondern es sind auch die vaterländischen Toten aus 1000 Jahren. Der Wissenschaftler-Humanist, gesprochen vom Autor, macht das mit seinem ersten Spruch klar. Der Kurten sein Furten, die missen Geburten, jetzt gehen uns Gurten. So ähnlich wurde bei der großen Nazi-Parade am 15. März 1938 auf der Wiener Ringstraße gegrölt. Der Kurt, das war der Kanzler Kurt Schuschnigg. Mit seinem Sturz begann die Nazi-Herrschaft auch in Österreich. Von diesem Tage an mussten Juden mit Zahnbürsten den Dreck vom Bürgersteig putzen. Die Erinnerung daran wird 1976 manche schockiert haben. Die FPÖ gab es zwar schon seit 1955, erster Parteiobmann war ein früherer SS-Brigadeführer. Aber ihren gewaltigen Siegeszug konnte unter Bruno Kreisky wohl noch niemand absehen. War Jandl wirklich ein Seismographen? Vielleicht wusste er einfach, wo er lebte. In einer Gesellschaft, in der selbst dem Künstler-Humanisten, gesprochen von Peer Augustinsky, mulmig wird. Vorsichtig weist dieser darauf hin, dass der Spott auf den Kurt ein Nazenspruchen sei. Doch so rasch der Künstler sich aufgeregt hat, so rasch regt er sich auch wieder ab. Er will sich nicht mit seinem Kollegen verkrachen, der so viel Wert auf den Nazenspruchen legt. Stattdessen liefert er lieber eine Kostprobe seiner eigenen intimen Kulturkenntnisse. Er zitiert einen Goethen. An dieser Stelle muss kurz erwähnt werden, was für reiche Möglichkeiten die Jandlsche Sprachverarmung bietet. Wenn der Künstler später Blut im Tatzentuch findet und der Wissenschaftler erklärt, dass das Blut von Nazen kommt, ist unklar, ob er bloß die Nase oder auch die Nazis meint. Blut kommt von beiden. Die poetische Unschärfe wird plötzlich Präzision. Die meiste Zeit sind unsere beiden Humanisten damit beschäftigt, die Ansichten des anderen zu ergründen und, da sie glücklicherweise fast immer der gleichen sind, sich gegenseitig mordsmäßig zu bestärken und gut sich verstehen. Einig sind sie sich zum Beispiel darin, dass Deutsch die schönste Sprache und Österreich das beste Vaterland sei. Außerdem, dass die Kunst vor den Josephine Schmutzenbachern zu schützen sei. Beide sind sie schwarz bis in Knochen, was an Thomas Bernhards Sottise denken lässt, die Österreicher seien entweder Katholiken oder Nazis, meistens aber beides. Beide Humanisten verachten das Barbarenvolk der Amerikaner und sehen sich von Terroristen bedroht. Und so gern die Humanisten den unsittlichen Ungeist der Zeit geißeln, so gern gehen sie in den Puff, denn Puffdenken sein Scharfdenken. Nur einmal streiten sich die beiden wie die Kesselflicker, nämlich als es um das Verhältnis ihrer beider Kulturen geht. Kulturen, wie C.P. Snow sie genannt hat, also von Naturwissenschaft und Technik auf der einen und Geisteswissenschaft und Literatur auf der anderen Seite. Snow glaubte, die beiden Kulturen könnten einander nicht mehr verstehen. Und diesen Eindruck hat man bei unseren beiden Humanisten wirklich, zumindest vorübergehend. Der Wissenschaftler-Humanist bekennt sich zum Idealismus. Er glaubt sogar, dass der Kosmos ein Produkt des Geistes sei. Umso erboster ist er über den Dünkel des anderen, des Künstlers, der die Kunst ein Geistwerk und die Wissenschaft ein Handwerk nennt. Die Versöhnung zwischen den beiden Kulturen bzw. ihren Vertretern vollzieht sich im Namen des Vaterlands, dessen eherne Pfeiler die beiden Humanisten sind. Jandls Erfindung kommt nicht nur mit geringen sprachlichen formalen Mitteln, sondern auch mit sehr wenig Handlung aus. Eigentlich müsste ein Hörspiel ziemlich langweilig sein, dessen zwei Protagonisten sich überwiegend einig sind oder einig werden und dessen Handlung höchstens noch darin erkennbar ist, dass einer der beiden auf den Hund kommt und dann vom Hund zum höheren Menschsein sich erhebt. Müsste eigentlich langweilen. Tut es aber nicht. Bosheit und Albernheit treiben sich gegenseitig zu hoher Form. Und das geschieht alles in der heruntergekommenen Sprache, wie Jandl sie selbst genannt hat. Sprache gibt Spannung und Identität. Sie nimmt aber bei den verschiedenen Rollen jeweils unterschiedliche Funktionen ein. Konservative Kulturbürger, die in den 70er Jahren noch in gedrechselten Hypotaxen, geflügelten Zitaten und duftigen Wendungen sich ausdrücken konnten, sehen sich hier ins Idiom der von ihnen am meisten verachteten Klasse gedrängt, in die des Lumpenproletariats. So wie unsere beiden Herrenreiter reden ja normalerweise nur die schlecht ausgebildeten, oft analphabetischen Hungerlöhner, die aus Anatolien oder Bosnien eingewandert sind und nun auf dem Bau oder am Schlachthof schuften. Nur kleine Bruchstücke der einstigen Hochsprache konnten die beiden Humanisten sich bewahren. Etwa die Verben implizieren und zitieren. Der so simple wie effektive Kunstgriff des Stücks besteht also darin, die großen Schwadronneure und Kunstschlürfer aufs Trockene zu setzen. Etwas ganz anderes ist es mit der Frau, gespielt von Eva Garg. Nicht nur ihr Code ist stark eingeschränkt, auch ihre Sprechorgane sind es. Es klingt, als hätte sie eine Geschwulst im Mund. Nur mit Mühe kann sie noch ein wenig lallen. Die Frau erscheint als das verstümmelte Wesen. Die Satire schlägt um in eine Groteske. Bei den beiden Großkopferten ist Sprache die Verhöhnung ihrer abendländischen Gesinnung. Bei der Frau aber ist sie Ausdruck ihrer Not. Denn sie ist schwanger und bettelt um eine Abtreibung. Da ist sie bei den beiden Humanisten und Puffgängern aber an die Richtigen geraten. Die beiden sind geharnischte Abtreibungsgegner. Sie schieben die Schwangerschaft auf die Verkommenheit der Frau, die sich wohl einbilde, dass Beidel und Fut sich gut vertragen. Beidel, das sei uns Piefkes hier erklärt, ist das österreichische Wort für das männliche Genital. Auch hier sorgt die Sprachdeformation für erhellende Momente, denn die Frau wird zu der Frauen, bevor sie, selbstverständlich, zu einer Terroristin wird. Merkwürdigerweise ist diese finstere Passage die aktuellste überhaupt, wenn man dran denkt, welch trauriges Schauspiel kürzlich die deutsche Regierung bei der Reform des Paragraphen 219a geboten hat. Ernst Jandl ist einer der ersten Autoren gewesen, die auf Tonträgern, vor allem auf Schallplatte, verbreitet wurden. Das empfahl sich bei diesem Autor von Anfang an, weil er in seinem Werk die Sprache musikalisch behandelt. Darüber hinaus ist er aber auch noch das Paradebeispiel einer Personalunion von Autor und Interpret. Und wir wären um 2/3 Vergnügen ärmer, wenn wir Jandls Texte, Ideen nicht in seiner Interpretation erleben könnten. Dieser Schreiber ist sein bester Interpret. Einen besseren kennst du nicht. Und deshalb wird das Hörspiel Die Humanisten auch immer besser sein als das Theaterstück Die Humanisten. Es ist nämlich unabhängig vom Theaterensemble, von dessen Tagesform und den tausenden von Faktoren, die auf der Bühne zu einer Sternstunde führen oder zu einem Elend. Das Hörspiel Die Humanisten von und mit Ernst Jandl garantiert die Sternstunde und bietet ungetrübten Genuss selbst an entlegenen Orten, im PKW oder LKW bei Rot auf der Müllerstraße Ecke Transvaal. Sachlich und streng wird der Text gebracht, sonst nichts. Diese Interpretation des Autors legt die kluge Boshaftigkeit seiner Erfindung frei, zeigt seine politisch-ästhetische Radikalität durch alle Verspieltheit hindurch. Es gibt einen Werkstattbericht fürs Radio, wie Jandl sein Hörspiel Szenen aus dem wirklichen Leben inszeniert hat. Da ist etwas zu hören, was in der Hörspielregie eigentlich ein absolutes No-Go ist. Jandl spricht den Schauspielern vor. Sie müssen ihm nachsprechen. Er setzt sogar noch eins drauf. Er singt den Schauspielern seinen Text vor. Für ihn hat nämlich jedes Wort einen bestimmten Ton, eine Tonhöhe. Jeder Satz eine bestimmte Melodie. Und genau die muss raus. Nichts anderes will er hören. Nichts anderes lässt er gelten. Das ist wie Chinesisch, was man auch nicht versteht, wenn der Ton nicht stimmt. Super präzise. Selbst die Länge jeder einzelnen Silbe ist festgelegt. Genau das müssen die Schauspieler nachsingen. Und wenn sie den Ton nicht treffen, zu lange halten oder absacken, dann macht Jandl es ihnen noch einmal vor. Besonders mit den Notenwerten haben die Schauspieler Schwierigkeiten. Sie können die Wörter nicht lange genug halten. Sie haben, mit der Gitarre gesprochen, nicht genug Sustain. Jandl lässt nicht locker. Bis das Ganze so klingt, wie es wahrscheinlich schon 1976 beim Schreiben in seinen Ohren klang. Und wie es noch in 100 Jahren klingen könnte, wenn die und die Faktoren stimmen. Hoffen wir das Beste, oder? Guten Abend. Hermann Bohlen kommentierte das Hörspiel Die Humanisten von Ernst Jandl. Damit beenden wir den Ausflug in die konkrete Poesie der Hörspielkunst am heutigen Karfreitag. Am kommenden Sonntag und Montag, das sind dann Ostersonntag und Ostermontag, wiederholen wir eine Produktion vom Anfang der 90er Jahre. Artus C. Kaspari hat in den Anfängen des Deutschlandradios den Roman Deutschstunde von Siegfried Lenz bearbeitet. Bärbel Jarchow Frey übernahm die Regie dieses Zweiteilers. Zu hören an den Osterfeiertagen, jeweils ab 18.30 Uhr. Ich hab den Sonnenuntergang beobachtet, Jens. Rot und grün. Ein Drama. Fast keine Brechungen. Hättest du sehen sollen, Jens.